نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht Safarabisch und Deutsch und wir sind im Kapitel von Al-Muraqaba, Hadith Nummer 66, bei mir, bei euch 65, die deutsche Version haben. Von Riyad Salih. An Abi Hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، شك من الراو. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ في اليوم إلا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء، أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فهذا الحديث حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن هؤلاء النفر الثلاثة كانوا من بني إسرائيل، وإسرائيل بارك الله فيكم هو يعقوب عليه السلام، هو يعقوب عليه السلام، وأخبار بني إسرائيل التي وصلتنا تقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما شهد شرعنا ببطلانه، يعني باطل في ديننا فهذا لا يؤخذ به. الثاني ما شهد الشرع بصدقه، يعني أقريناهم على هذا، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بارك الله فيكم يؤخذ به ويصدق به. الثالث ما لم يكن في الشرع له تصديق ولا تكذيب، يعني ما نعرف عندهم قصة معينة فنحن ما نكذبهم ولا نصدقهم، وإذا كان في ترغيب وترهيب لا بأس أن تقال، ولكن يقال أنه هذا من أيامهم بشرط أنه ما يكون فيها حكم، ما يكون فيها شيء بارك الله فيكم يغير بعض المسائل في ديني. أما أقوال علمائهم وإلى غير ذلك فهذا نفس الشيء، وافق ديننا يؤخذ، ما وافق ما يؤخذ، ما في ديننا شيء، والأساس ديننا، فشرعنا ناسخ لكل شرع قبله، فانتبه لهذا بارك الله فيك. وهذا من الأمور. طيب هنا كيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا صار شرع لنا، صار شرع لنا. فيروس داتنبانك wurde aktualisiert. فهذا هو بارك الله فيكم أولا، ثم سنأتي إلى شرح الحديث إن شاء الله. كان دبودا نفسه من تنت قوتي أغلب. خير إن شاء الله. حديث نمرة 65. Das ist ein langer Hadith, Barakallahu Fikum. Deshalb werde ich das Hadith im Sinn erklären und ich werde das Hadith ein bisschen kürzen. Ich werde nicht alles erklären hier. Aber weil es leichter ist, so auch zu reden. Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas erzählt hat. Und zwar, er hat gesagt, es gab drei Leute von Volk Israel, das wird von Volk von Jakob a.s. Ein Leprakranker, der zweite, der erste war ein Leprakranker, der zweite ein kahlköpfiger und der dritte war blind. Das wird einer mit Glatze überhaupt, der hat keine Haare, einer Lebra-krank, das ist diese Krankheit, was mit der Haut ist, dass die Haut keine Farbe mehr hat, das heißt keine Pigmente. Und der dritte, Barakallahu fikum, war blind. Allah subhanahu wa ta'ala wollte diese drei Leute prüfen, er hat ihnen einen Engel gesandt, einen Engel gesandt, geschickt. Der kam zu dem ersten, zum Lebra-Kranken. Er hat ihm gesagt, was wünschst du dir am liebsten? Was wünschst du dir am liebsten? Der hat gesagt, schöne Farbe, schöne Haut und dass dies von mir weggenommen wird, was die Leute mit mir nicht zu tun haben wollen. Das wird sie ekeln sich, wenn sie mich sehen. Dann hat der Engel ihn gestrichen, dann war alles weg von ihm. Und er hat eine schöne Farbe bekommen, schöne Hautfarbe bekommen. Dann sagte der Engel zu ihm, was wünschst du dir am liebsten von Vermögen? Der sagte ihm, Kamele. Der wurde eine Kamelstute, eine trächtige Kamelstute gegeben. Das wird die trächtige Kamelstute bekommen. Und der Engel sagte, möge Allah sie für dich segnen. Dann ging der Engel zu dem Kahlköpfigen und er sagte ihm, was wünschst du dir am liebsten? Er sagte ihm, schöne Haare. Dann hat ihn gestrichen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm schöne Haare gegeben. Er sagte ihm, was wünschst du dir von Vermögen? Er sagte ihm, Kühe. Der hat eine trächtige Kuh bekommen. Und der sagte ihm, möge Allah das für dich segnen. Dann kam er zu dem Blinden. Was wünschst du dir am liebsten? Der sagte, ich wünsche mir, dass Allah, dass ich sehen kann. Dass ich sehen kann. Dass wir Sehvermögen, dass ich mein Sehvermögen wiederbekomme. Dann hat der Engel ihn gestrichen und der könnte sehen. Dann sagte der Engel zu ihm, was wünschst du dir vom Vermögen am liebsten? Der sagte, Schafe, der hat ein Schaf bekommen und das hat natürlich dann, dass er sich vermehrt. Und alle haben sich vermehrt, das wird Kamel, die trächtige Kamelstute, die Kuh und dieses Schaf, die haben alle sich vermehrt und jeder hat so viel davon bekommen. Dann kam der Engel in ein Form, wie der Leberkranke, bevor er gesund geworden ist. Das ist Leberkranker, kam zu ihm. Armer Leberkranker, der kam zu ihm, der Engel zu diesem. Der hat ihm gesagt, ich bin ein armer Mann, ich habe keine Möglichkeit weiter zu reisen. Ich habe nur Allah, dann dich. Hilf mir bitte, gib mir ein Kamel, dass ich weiter reisen kann. Ich bitte dich, im Namen derjenigen, der dir diese Hautfarbe, schöne Hautfarbe gegeben hat und schöne Farbe gegeben hat. Die hat ihn für Allah subhanahu wa ta'ala befragt. Der Mann sagt ihm, oh, die Rechte sind sehr viel, die Pflichten sind sehr viel. Dann sagte der Engel, ich dachte, dass ich dich kenne. Warst du nicht derjenige, der leprakrank war und die Leute haben sich vor dir geekelt? Und du warst arm und Allah hat dir alles gegeben. Der sagte, ich habe dieses Vermögen. Ich habe dieses Vermögen beerbt von Vater zu Großvater. Dann sagte der Engel, wenn du gelogen hast, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich so machen, wie du früher warst. Dann ging er zu dem Kahlköpfigen, der Engel, aber mit Kahlköpfiger und sowas. Er ging zu ihm und hat gesagt, ich bin auf der Reise und ich brauche etwas, das du mir hilfst. Er hat ihm das Gleiche wie der andere gesagt. Er hat ihm auch dieses Bittgebet gemacht. Er hat ihm das Gleiche gesagt. Ich habe viele Verpflichtungen, ich habe alles bekommen. Von unbeerbt und so weiter. Er hat ihm gesagt, wenn du lügst, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala dir deine ursprüngliche Gestalt geben, was du gehabt hast. Dann ging er zu dem Blinden, der war blind, der bekam Gesundheit, aber der kam zu ihm blind und arm. Da hat ihm gesagt, ich bin ein armer Mann und ich möchte weiter reisen und ich habe gar nicht. Ich habe nur Allah, dann dich. Ich frage dich oder ich bitte dich für Allah subhanahu wa ta'ala, der dir alles dein Sehvermögen wiedergegeben hat. dass du mir etwas gibst. Dann sagte der Blinde, ich war blind und Allah subhanahu wa ta'ala hat mir mein Sehvermögen wiedergegeben. Ich war arm und Allah hat mir das Ganze gegeben. Egal was du heute verlangst, werde ich dir nicht weglassen. Du kannst alles nehmen, was du willst. Der Team sagt, der Engel dann, du kannst dein Vermögen weiter behalten. Das war eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dir zufrieden, aber mit den anderen, wir haben den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erweckt und er ist mit ihnen unzufrieden. Das heißt, sie sind durchgefallen und du hast diese Prüfung, du hast in dieser Prüfung bestanden. Und Barakallahu fikum hier, erstmal, diese Geschichte ist von den Geschichten von Volk Israel. Israel ist Jakob a.s. Das wird von den Geschichten von Israeliten. Und wir in unserer Religion, wenn wir eine Geschichte von Israel, von Bani Jakob, von Bani Israel bekommen, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder, dass das in unserer Religion bestätigt ist, dann ist das unsere Religion geworden, wir nehmen das. Oder diese Geschichte ist in unserer Religion nicht bestätigt und unsere Religion widerspricht dies, dann nehmen wir, was in unserer Religion sagt und das andere nehmen wir nicht. Und drittens, wenn in unserer Religion weder Bestätigung noch Ablehnung vorkommt, wir können nicht ablehnen und wir können das nicht bestreiten, wir können das nicht bestätigen, dann eigentlich brauchen wir nicht zu nehmen. Außer das sind Geschichten, man kann das benutzen, damit die Herzen weicher werden. Aber unter einer Bedingung, dass kein Hukum dabei ist. Ja? Dass kein Urteil dabei ist. Und das ist so eine Geschichte. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das bestätigt hat, dann ist das für uns Religion geworden, Barakallahu fik. Hätte der Prophet s.a.w. nicht bestätigt, das bleibt nur eine Geschichte. Und wir, wenn das auch mit Urteilen verbunden ist, dann muss etwas in unserer Religion, Barakallahu fikum, dafür sprechen. طبعاً هذه القصة بارك الله فيكم في أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وهذا من باب المعجزات يعني هذا الحديث من باب المعجزات وفيه أولاً إثبات الملائكة وأن الملائكة قد تأخذ صورة بشر قد تأخذ صورة بشر وتحول الملائكة وفيه بارك الله فيكم شكر النعمة شكر النعمة الذي يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه يزيده الله سبحانه وتعالى أما الذي لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وينسى النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ منه تلك النعمة وفيه كذلك بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان بالنعمة التي أنعمها عليه سبحانه وتعالى وثم مسح الملك لهم الملك الملك عفوا مسحه لهم هو من باب طبعا أن الله سبحانه وتعالى أمره بهذا الأمر وفيه كذلك تفاوت الناس في شكر النعمة وفي الكرم وغير الكرم وكذلك إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى فإذا رضي الله سبحانه وتعالى فهذه نعمة عظيمة على الإنسان أما إذا سخط الله سبحانه وتعالى وغضب على الإنسان فلا حول ولا قوة إلا بالله هذه مصيبة بالنسبة للإنسان وسبحان الله كيف كان الأمر في بني إسرائيل كان عندهم من الآيات ومن المعجزات ورأوا كل هذه الأمور ورغم ذلك بدلوا دينهم وغيروا أما نحن الحمد لله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على هذا الدين العظيم فهذه القصة فيها موعظة وعبرة لأولي الألباب الإنسان ما ينسى الذي كان عليه أخوه الإنسان كان كيف كان الإنسان كان ضال هداه الله سبحانه وتعالى فيشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة ولا يتكبر على الخلق كان فقير والله سبحانه وتعالى أعطاه ومن عليه فلا ينسى شكر النعمة لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم الإنسان إذا شكر نعمة، هذا لا يعني أن الإنسان يجلس في كل مجلس يقول أنا كنت كذا وصرت كذا، لا، وإنما من باب أن الإنسان دائما يشعر هذا الأمر. من وين لك المال؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك، كيف تصدق الله سبحانه وتعالى؟ من أين كان لك هذا الأمر؟ فسبحان الله، هذه قصة عظيمة حتى يتدبر الإنسان أن الإنسان إذا أنعم عليه وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه النعم، عليه أن يشكرها ولا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وفي هذا الحديث كذلك مسألة هي كذب، قال له ورثت ذلك كابرا عن كابر، لا يجوز الكذب. لذلك قال له إن كنت كاذبا، فلذلك المعصية الذي يعصي الله ويظلم ويدعى عليه، الله أعلم، هذا أقرب لقبول الدعاء عليه، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. عندي حديث كنت تسأل فيه الفصيلير من كن الفصيلير من كن. Erstens wichtig ist, schaut mal, Barakallahu fikum, diese Wunder, die Israelis damals bekommen haben, das wird dieses Volk, die haben so viele Wunder gehabt und die haben so viel gesehen, dass wir eigentlich sollten diese Leute so werden, dass sie niemals den Glauben verfälschen oder ändern. Aber sie haben ihren Glauben verfälscht und verändert. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala prüft die Leute und die Prüfungen sind verschieden. Drittens, die Engel, die können auch Form eines Menschen nehmen, wenn wir ein Mensch zu den Leuten kommen. Der Mensch, wenn er in Not ist und wenn er Hilfe braucht, dann will Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm hilft und wenn Allah ihm alles gibt, dann vergisst der Mensch schnell, dass er diese Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. In diesem Hadith auch gibt es eine Sache, dass die Leute immer nach dem Besten suchen. Sie wollen nach dem Besten. Sie wollen das Beste haben. Und in diesem Hadith gibt es natürlich die Prüfung. Allah subhanahu wa ta'ala prüft seine Diener bei den Blinden, bei den Kahlköpfigen und bei dem Leberkranken. Das war eine Prüfung für sie. Aber schaut, wie der Mensch ist da. Subhanallah. Der Mensch vergisst schnell, dass er eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Der war leberkrank, der ist gesund geworden. Der war arm und der ist reich geworden. Der soll Allah danken, der muss Allah danken für diese Gabe. Indem er nicht vergisst, ich war doch krank, ich war doch arm und Allah hat mir alles gegeben. Wie Allah subhanahu wa ta'ala mir das gegeben hat, dann kann ich auch anderen geben. Weil dieser Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Also man muss wissen, Allah sieht uns und weiß, was wir im Herzen haben. Und da sollte man selber denken, Allah hat uns das gegeben, diese Gabe. Und wir dürfen das nicht verlieren. Aber wenn wir nicht dankbar sind für die Gabe, verliert man die Gabe, Barakallahu fik. Man verliert die Gabe, wenn man nicht dankbar ist. Diese zwei Leute, der Leberkranke und der andere, sie haben auch gelogen. Gelogen, wal'iyadu billah. Und das war ein Grund, dass Allah das Gegenbittgebet von dem Engel angenommen hat, weil sie Sünde gemacht haben. Sie haben gelogen, sie haben dieses Vermögen immer gehabt und sie waren immer so. Das heißt nicht, dass man jetzt, wenn man schlecht gemacht hat, dass man vor den Leuten steht, sagt, ja Leute, ich habe früher das und das und das getan. Brauchst du das nicht. Aber du sollst nicht vergessen, dass du eines Tages Fehler gemacht hast, dass du Sünden gemacht hast, dass du arm warst, dass du anders warst. Und Allah hat dir diese Gabe gegeben. Dann musst du dankbar sein und du sollst den anderen auch helfen, dass sie den Faden, den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala finden. Nicht, dass du sagst, nein, ist mir egal. Wie diese Leute. Subhanallah. Und noch dazu, barakallahu fikum, hier in diesem Hadith gibt es am Ende zwei Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah mit den Leuten zufrieden ist, Ar-Rida, und dass Allah subhanahu wa ta'ala zornig auf Leute wird, dass sie seinen Zorn erwecken. Diejenigen, die dankbar sind, ist Allah mit ihnen zufrieden. Diejenigen, die undankbar sind, Allah ist mit ihnen unzufrieden. Deshalb, wenn du jetzt so lebst, gesund, und du hast zum Essen, zum Trinken, du sollst dankbar sein. Weil es andere gibt, die gar nicht haben. Und wenn du reich bist, dann denk nicht, dass du das selber gemacht hast. Wenn Allah will, dann wirst du arm werden. Und wenn du reich geworden bist und du warst arm, dann gedenke diese Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, dass du eines Tages anders warst. Aber leider der Mensch ist anders. Der Mensch, wenn er Gabe bekommt, vergisst er schnell, was er früher war. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, das ist schöne Geschichte eigentlich. Schöne Geschichte, damit man sich überlegt. Ja. وعن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وتمنى على الله الأماني الحديث ضعيف وهو في ضعيف ابن ماجه وضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع الصغير ولكن المعنى صحيح المعنى أن الإنسان بارك الله فيكم طبعا يعني أن الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وأن الإنسان يعمل لما بعد الموت يعمل للآخرة أما الإنسان الذي لا يعمل شيء يعني أنه فقط والله كما يظن بعض الناس أنه فقط يقول الله أنا مؤمن وأنا مؤمن لا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل وكذلك بارك الله فيكم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني الإنسان إذا ما عمل لله سبحانه وتعالى مهما تكون خلاص العمل هو الأساس ولكن هذا الحديث ضعيف والله تعالى أعلم بارك الله فيكم حديث نمر 66 Abu Ya'la Shaddad ibn Aus führt an, der Gesandte Allah sagte oder hätte gesagt oder eventuell gesagt. Der Prophet hat eventuell gesagt, scharfsinnig ist derjenige, der sich selbstkritisch betrachtet und nach dem strebt, was ihm nach dem Tode zum Wohl gereichen wird. Und schwachsinnig ist derjenige, der Sklave seiner Begierden bleibt und von Allah nur die Erfüllung seiner Wünsche erbittet. At-Tirmidhi sagte Hassan, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum. Das ist Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, hat das in Da'if al-Maja und Da'if al-Jami' al-Saghir als schwach erklärt. Aber der Sinn, eigentlich, der sinnmäßig, das ist in Ordnung. Sinnmäßig ist in Ordnung. Das wird derjenige, der schlau ist, derjenige, der den Sinn des Lebens verstanden hat, ist derjenige, der mit sich selbst abrechnet, bevor Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm abrechnet. Und der tut, der wirkt in diesem Leben, für das nächste Leben, für das ewige Leben, der tut die guten Taten. Und nicht derjenige, der äußert nur Wünsche aus. Ja, ich wünsche mir, ich wäre gläubig. Oder der denkt von sich selber, der wäre etwas, aber der tut gar nicht. Das wird Wünsche. Nein. Diese Religion ist nicht mit Wünschen und mit Illusionen, sondern diese Religion ist Barakallahu fikum mit Sinn und Praxis. Damit willst du ins Paradies, dann musst du was tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala dir Barmherzigkeit schenkt. Diese Überlieferung ist allgemein Barakallahu fikum schwach. Allah ta'ala a'la. وأعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا نحن نتكلم عن باب المراقبة، ما دخل هذه الأحاديث بالمراقبة؟ هنا يقصد بها أنك تراقب الله سبحانه وتعالى أولا في قلبك، ثانيا في عملك، ثانيا في النعمة التي أنعمها عليك، أنك تعرف هذه المسألة وتعرف نعمة الله عليك فتشكر الله وتراقب الله سبحانه وتعالى في عملك وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، أما باطنا بإصلاح العقيدة وبإصلاح القلب، وأما ظاهرا بإصلاح العمل والقول والفعل كأقوال اللسان وأفعال الجوارح. والناس في إسلامهم يختلفون، فمن المسلمين من هو صديق، ومن هو محسن ومتقي، ومنهم مؤمن، ومنهم مسلم، ومنهم فاسق، ومنهم عاصي، ومنهم ظالم، فيختلفون في الناس في إسلامهم. طبقات الإيمان فيه تختلف بين شخص وآخر. فإيمان أبي بكر رضوان الله عليه ليس مثل إيماننا نحن، هذا من باب القوة، من باب الدرجة. ليس الأصل، يجب أن يكون نفس الأصل، كيف نؤمن بالله، كيف نؤمن بالملائكة، كيف نؤمن كذا، كله لازم يكون واحد، ولكن قوة الإيمان، قوة العمل لا شك يختلف. رجل قانت في الليل، صائم في النهار، أخلاقه طيبة، تعامله طيب، يتصدق وقت الصدقة، يتعلم دينه، تقارنه برجل مسلم والعياذ بالله ما يفعل شيء، هذا من الظلم. حتى قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. يعني اللي كانوا قبل الفتح ليسوا مثل الذي بعد الفتح. وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام، فالإسلام حسن الإسلام يزيد يزيد. فمن حسن الإسلام أن يدع ما لا يعنيه، أن لا يتدخل في أمور الناس التي لا تهمه ولا علاقة لها بأمور الشرع. أما إذا كان لها علاقة بأمور الدين وكانت تهمه، فهذا من حسن إسلامه أن يتدخل فيها، وليس أن يتركها. ولكن كيف يتدخل فيها؟ بارك الله فيكم. أولا، اجعل دأب نفسك أنت، نفس اجعل دأبك في الحياة نفسك، واهتم بأمورك، وحسن من نيتك ومن أخطاء وكفر عن أخطائك، واستغفر الله سبحانه وتعالى لذنبك. وعليك بخاصة نفسك أول، ثم بمن تعول، بأهلك وأولادك، ثم بجارك وإلى غير ذلك. هذا يعنيك. ولكن أنا ما يعنيني الآن والله فلان لابس بارك الله فيكم غطاء للرأس، لابسه أبيض ولا أحمر ولا أزرق، أنا ما يعنيني هذا. أنا أتكلم معه، هو يحب السمك والآخر يحب اللحم، هذا يعني أصلاً يعني ما له علاقة بالدين. والله واحد يريد يعمل لون بيته أبيض، ولا يريد يعمل لون بيته أزرق، هذا ما يعنيني أصلاً، إنما أنا يعنيني أمر الدين. فإذا الإنسان رأى من مسلم خطأً عليه أن ينصح، هذا طبعاً إن أراد وإلا إذا النصيحة كانت ستولد مفسدة، يسكت وينكر بقلبه خير له. فإذا من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه أي من الأمور، من أمور الناس التي لا تهم وليست في الدين. يعني اثنان يتكلمان، أنا ما يعنيني ماذا يتكلم، والله بروح ماذا يقولان، ليش تكلم أنت وياه، طب هذا ما يعنيك أنت. فواحد يقول لك مباشرة هذا لا يعنيك، هذا لا يعنيك. وبارك الله فيكم، حكمة من علماء السلف قالوا لا تقل كلمة يجب أن تعتذر لها فيما بعد، يعني ما تقول كلمة بعدين بدك تعتذر لها، دائما حافظ على كلامك. والمؤمن الصادق هو الذي يكون دؤوبا في همه، هم نفسه أولا، ثم ينظر إلى الناس، ينظر إلى الناس من باب النصيحة وليس من باب التجسس، ومن باب أنه يتدخل في أمورهم التي لا تهمه. وكم من إنسان قال كلمة وبعدين ندم عليها، ليش أنا قلت، أو يعمل شيء ليش عمل. فهكذا يكون الأمر، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بارك الله فيكم. بس نكسر حديث اسوان أبو هريرة رضي الله عليه، بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte zum guten Islam eines Muslims gehört zu lassen, was ihm nichts angeht oder was einen nichts angeht. Das ist bei At-Tirmidhi und das ist bei auch Ibn Majah und das ist sahih. Dieses Hadith ist sahih. Zum guten Islam eines von euch gehört zu lassen, was einen nicht angeht. Was bedeutet das? Die Leute verstehen das falsch, diese Überlieferung. Aufpassen. Deshalb sollte man richtig verstehen. Es gibt manche Leute auch, die verstehen manche Hadithe falsch und die fangen an, wal'iyadu billah, über diese Hadithe zu erzählen, zu erklären und alles auf falscher Basis. Heute habe ich was gesehen, subhanallah, heute habe ich was gesehen in YouTube. Jemand erklärt etwas und er holt ein Hadith als Beweis. Was hat das damit zu tun? Aber der Arme hat das verstanden, falsch verstanden. Ich meine, man muss diesen Leuten wirklich, man muss traurig werden für diese Leute, weil er keine Ahnung hat und er fängt an, oder, nee, keine Ahnung, das ist übertrieben, der hat zwei, drei Hadithe gelesen oder ein paar Ayat vom Koran gebetet und er denkt, ja, der hat alles richtig verstanden. Dann fängt er an zu erzählen über bestimmte Dinge, die man nicht kennt. Zum Beispiel hier, was einen nichts angeht. Was bedeutet hier, was einen nichts angeht? Manche sagen, ja, das geht mich nicht an. Wenn die Leute auch Haram begehen, wenn sie schlimm machen, wenn sie Bid'a begehen, wenn sie Schirk machen, das geht einem nicht an. Deshalb sage ich gar nicht, das ist nicht der Sinn dieses Hadithes. Erstmal in diesem Hadith kommt eine Sache, die sehr wichtig ist. Und zwar, dass der Islam bei den Leuten unterschiedlich ist. Was bedeutet, der Islam bei den Leuten unterschiedlich ist? Die Grundlagen des Islam, die sind alle gleich, die müssen alle gleich sein. Das bedeutet, wie glauben wir an Allah, wie glauben wir an Propheten, wie glauben wir an Koran, wie beten wir, das muss alles, die Regel ist gleich. Das ist Grundmauer, das ist die Basis. Aber wo ist dann zum guten Islam? Das heißt dann, du glaubst ja. Das muss, die Grundlagen müssen, die Regeln, die Grundlagen müssen gleiche sein. Aber Stärke des Imans ist unterschiedlich. Ist unser Iman wie Iman von Abu Bakr und Umar? Radhuallahu alayhim? Mit Sicherheit nicht. Die waren so stark in ihrem Glauben, nicht wie wir. Eine Person, die in der Nacht betet und am Tag fastet, und die guten Charakter zeigt und richtigen Glauben hat und keinem Schlechtes tut, ist niemals wie eine Person, wal'iyadu billah, der die Leute beschimpft und schlechten Charakter hat und der betet nur die 5 Gebetszeiten auch, nicht so gut. Das sind nicht gleich. Deshalb haben wir in unserem Glauben im Islam, haben wir Siddiq, Muhsin, Muttaqi, Mu'min, Muslim, normal. Dann haben wir unter Muslimen Leute, die ungerecht sind, Leute, die Sünder sind. Ein Sünder ist nicht wie ein Muhsin. Ein Sünder ist nicht wie ein gottesfürchtiger Muslim. Deshalb sollen wir verstehen, dass wir hier wird gemeint, der Islam ist der Islam. Aber die Praktizierung des Islam ist unterschiedlich bei den Leuten. Al-Islam bedeutet die Ergebung und die Hingabe, innerlich und äußerlich. Innerlich, dass man im Herzen den richtigen Glauben verinnerlicht und dass man sozusagen nach diesem Glauben wirken will. Äußerlich bedeutet, dass man den Glauben praktiziert. Mit der Zunge sagst du Gutes, mit deinen Händen machst du Gutes, mit Füßen läufst du zum Guten. Du hörst das Gute, du willst nicht das Schlechte hören. Und das unterscheidet dann die Leute durch ihre Taten, durch ihre Handlungen. Eine Person, die gut handelt, die gut den Islam praktiziert, diese Person wird stärker im Glauben haben. Eine Person mit gutem Benehmen und mit gutem Charakter wird stärker im Glauben werden, als eine Person, die keinen schlechten Charakter, die kein gutes Benehmen hat. Und so weiter, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran erklärt. Diejenigen, die vor der Befreiung von Mekka gespendet haben, und diejenigen, die danach das gemacht haben, die sind nicht gleich. Die sind nicht gleich. Und Allah sagte, أَجَعَلْتُمْ عِمَارَةَ سِقَايَةَ الْحَجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمْرَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَةِ. Habt ihr die Leute, die den Pilgern zum Trinken geben und die Moschee gebaut haben, Bau, wie diejenigen, die an Allah glauben und den letzten Tag und das Gebet verrichten und die entrichten Zakat und so weiter, die sind nicht gleich. Die sind nicht gleich in diesem Zusammenhang. Ein wissender Muslim ist nicht wie ein unwissender Muslim. Die sind nicht gleich, einfach nicht gleich. Und das ist, was uns fehlt heute, wenn wir aufklären über Islam. Wir müssen den Leuten sagen, bitte, nicht alle Muslime sind gleich. Es gibt einen Muslim, der guten Islam praktiziert und guten Islam zeigt. Und ein Muslim, der vom Islam nicht zeigt, sondern der macht den Islam schlecht durch die Taten, die man begeht. In diesem Hadith, barakallahu fikum, ist hier die Erklärung. Zum guten Islam, das bedeutet zu diesem Zeigen des Stärken Iman und Islam gehört, zu lassen, was einen nichts angeht. Was geht uns nicht an? Das, was mit der Religion nichts zu tun hat, was mit unserer Person, was mit unserer Personen oder Personenkreis nichts zu tun hat. Das heißt, zwei Leute reden miteinander. Dann gehe ich zu ihnen. Was sagt ihr da? Subhanallah, das geht mich aber nicht an. Weil die miteinander sprechen. Das ist nicht gut. Eine Person trägt eine blaue Mütze. Die andere Person trägt weiße Socken. Das geht mich nicht an. Dann lasse ich, das ist nicht meine Sache. Aber eine Person sitzt und redet über Islam und dann bringt er eine schwache Überlieferung. Oder erzählt eine Bid'a. Oder erzählt etwas, was falsch ist. Das geht mich an, weil das meine Religion ist. Mein Kind, dein Kind oder Nachbar oder ein Freund, der macht etwas Schlechtes. Du sagst ihm, verstehe Allah, das geht nicht. Das geht uns an. Das wird, was uns nicht angeht, ist das, was wir am letzten Tag auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden und auch die anderen eventuell nicht. Aber wenn etwas mit der Religion zu tun hat, dann schon. Aber wie gebe ich Nasiha? Wie gebe ich Ratschlag? Wie gebe ich, sage ich ihm, das geht nicht. Eine Person zum Beispiel erzählt etwas Falsches. Angenommen, jetzt wir sind im Unterricht und ich sage etwas Falsches. Wie sollte man mich korrigieren? Einer steht zu mir, sofort sagt, ja, das ist falsch, was du sagst. Woher hast du das? Du musst Allah fürchten. Ist das Methode? A'udhu Billah. Das Methode von Juhal, von Unwissenden, wal'iyadu Billah, von Charakterlosen, von Benehmenlosen. Sondern man wartet, man kann eine Frage stellen, zum Beispiel man wartet zum Ende des Unterrichtes, hebt die Hand oder sagt, kann ich bitte was sagen? Bitte schön. Es gibt ein Hadith, der besagt so und so und so. Das heißt, man sollte das in einer Art Frage sagen. Oder vielleicht hat der Bruder nicht gemerkt, dass er etwas gesagt hat, obwohl das Hadith nicht in Ordnung ist. Das wird mit Weisheit und mit Wissen reden. Wenn du Nasiha machen willst, wenn du Ratschlag geben willst und dieser Ratschlag macht etwas Schlimmeres, dann lieber schweigen. Lieber schweigen. Und man kann auch mit dem Herzen sozusagen in Karm und Kar haben, dass wir etwas, was schlimm ist, nicht wollen, nicht mögen. Wenn du das nicht mit der Zunge sagen kannst. So, barakallahu fikum. Dies Hadith ist sehr schön und das ist eine Säule von Säulen, von Hadithen, die als Säule für die Religion sind. Weil das mit Benehmen und mit dem Verhalten zu tun hat. Etwas, was uns nicht angeht, lassen wir. Wenn du aber neugierig bist und du steckst deine Nase in den Sachen von den anderen, dann wirst du auch Probleme bekommen. Und wenn du die Probleme bekommst, dann darfst du nicht klagen und sagen, ja, ich habe Probleme und so weiter, ich möchte das Gute. Nein, das ist falsch. Dein Ansatz ist falsch. Dein Theorie ist falsch. Die Basis ist falsch. Es gibt bestimmte Sachen, bitteschön, kannst du. Andere nicht. Und hier, die Frage ist, wir reden über Al-Muraqaba. Dass wir Allah in unseren Taten beobachten und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht. Diese Aufsicht. Das ist, was hat das damit zu tun? Ja, weil wenn du weißt, Allah sieht dich und weiß, was du machst. Und du versuchst, und du weißt auch Allah subhanahu wa ta'ala, dann versuchst du in allen Bereichen das Gute zu tun und das Schlechte zu verlassen. Und das ist ein Teil davon, auch Charakter. Unsere Religion ist nicht nur Gebet. Ist nicht nur Gebet und Fasten. Unsere Religion ist mehr als das. Unsere Religion ist Verhalten. Unsere Religion ist Benehmen. Unsere Religion ist Barmherzigkeit, Toleranz. Ist unsere Religion Gebet, Fasten, Almosen geben und so weiter. Unsere Religion ist komplex von zusammengesetzten Handlungen, die gut sind. Für alle Menschen, für alle Tiere, für die Natur und für alles, wenn ihr das richtig praktiziert. Und das ist ein Hadith von diesen Hadithen, barakallahu fikum. Min husni islamil mar, tarkuhu ma la ya'ni. Zum guten Islam, eines von euch gehört zu lassen, was einen nicht angeht. Nochmal, was bedeutet ihr, wenn nichts angeht? Weil manche Leute sagen, das geht mich nicht an. In Themen Religion, in Themen, die mit Familie und sowas zu tun haben, das geht uns an. Aber in anderen Themen, die überhaupt keinen Wert haben, religiös gesehen, dann nicht. Zum Beispiel, du siehst einen Bruder, Assalamu alaikum, wie geht's dir? Seit lange sehe ich dich nicht. Der sagt dir sofort, das geht dich nicht an. Das ist falsch von ihm. Du sagst ihm, Assalamu alaikum, ich will nach dir fragen. Du willst Hasanat bekommen. Aber wenn du weißt, dass dieser ahnungslos ist, charakterlos ist, benehmenslos ist, dann brauchst du das nicht zu machen. Weil wirklich, wenn er dir dann sagt, das geht dich nicht an, dann hat er recht. Weil du weißt schon. Möge Allah uns bewahren. والحديث الأخير في هذا الباب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته الحديث ضعيف الحديث ضعيف بارك الله فيكم das letzte in diesem Kapitel ist das ist eine schwache Überlieferung passt auf und schwache Überlieferung nimmt man in unserer Religion nicht also was bedeutet wir nehmen nicht Das wird, wenn eine schwache Überlieferung ist, ja, dann nehmen wir nicht als Beweis in der Religion, weil wir immer sicher sein müssen von den Überlieferungen im Islam. Ist die Überlieferung authentisch, wird angewendet und wird genommen. Ist die Überlieferung nicht authentisch, ist die Überlieferung nicht authentisch, dann nehmen wir nicht. Und subhanallah, wir merken, dass in dieser Zeit manche Leute kommen mit nicht authentischen, schwachen Überlieferungen und die wollen das als Beweise nehmen, entweder für den Islam oder gegen den Islam. Und beide Seiten sind falsch. Wie diese Überlieferung. Man fragt nicht den Mann, warum er seine Frau getadelt hat. Ja, aber die Überlieferung ist schwach sowieso und deshalb man braucht Barakallahu fikum nicht davon zu erzählen. Bis hier, Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, kommen wir inshallah zu Ende des heutigen Unterrichtes. Wir haben gesagt, wir wollen eine Stunde Barakallahu verbringen im Unterricht und die eine Stunde ist vorbei, inshallah. Deshalb, inshallah, werden wir jetzt zu Ende kommen. Und wir treffen uns morgen ab 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, Barakallahu fikum. Morgen, inshallah, 18.30 Uhr. Zum Salam-Unterricht und wir reden über Salat al-Idain, Festgebet. Wir machen weiter, beten nicht alle. Es gibt noch, ich gebe noch 5 Minuten, wenn man eine Frage zu diesen Hadithen hat, die wir heute behandelt haben. Wir haben heute 4 Hadithe eigentlich wollten wir behandeln. 2 davon sind schwach und 2 davon sind authentisch. Die 2 Schwachen haben wir gelassen und die authentischen Barakallahu fikum haben wir erklärt. عندكم أسئلة لهذه الأحاديث التي تكلمنا عليها تفضل نعم. ماذا إذا يجعل 3 أشخاص على الصورة الأول مرة على صورة هذا البشر أو ملك؟ بعث الله لهم ملكا يفهم منه أن جاءهم على صورة بشر. بشر. إيه. لأن في حديث من طفولتنا أخذنا فيها أخطاء كثيرة مشان تصحيح. إيه نعم، يعني قد يكون أيضا بعث لهم ملك، الله قال لهم إنه أنا ملك من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما في عندنا بالضبط شلون كان الأمر. وفيك بارك الله. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك. وأتوبوا إليك. Wenn ich kommen würde, inshallah, dann komme ich. Wenn ich kommen würde, dann komme ich inshallah so 21 Uhr. 21 Uhr könnte ich eventuell kommen. Will Admin im Raum bleiben, lassen wir auf. Will der Admin nicht bleiben, dann machen wir zu. Okay, barakallahu fikum, dann machen wir zu Ende, jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa barakatuh. Ma ma ba'rif bis. Bis sa. Bis bin an jahra wa ba'ra. Alaykum assalamu alaikum wa barakatuh. Su'al. Is'al.